Mit einem Glückwunschtelegramm vom 8. Juli gratulierte der Präsident der Demokratischen Volksrepublik Laos, Bunyang Worajit, dem Genossen Kim Jong-un herzlich zu seiner Wahl zum Vorsitzenden des Komitees für Staatsangelegenheiten der DVJK. Im Telegramm äußerte er seine feste Überzeugung davon, dass unter der Führung von Kim Jong-un beim Schutz des Vaterlandes, Aufbau des gedeihenden Landes und bei der Verbesserung des Volkslebens weiterhin neue Erfolge und insbesondere basierend auf dem Prinzip des großen Zusammenschlusses der ganzen Nation bei der Erhaltung des Friedens und der Sicherheit auf der koreanischen Halbinsel noch größere Erfolge erzielen würden. Er freut sich sehr darüber, dass die dauernde Entwicklung der traditionellen und hervorragenden Freundschafts- und Zusammenarbeitsbeziehungen zwischen den beiden Ländern den Völkern beider Länder praktischen Nutzen bringe und zum Schutz des Friedens und der Sicherheit in der Region und zur Vertiefung der Zusammenarbeitsbeziehungen beitrage. Dann wünschte er Genossen Kim Jong-un beste Gesundheit und Glück und viel Erfolg in seiner erhabenen Arbeit.